In einem Garten, da steht ein Wagen und in dem Wagen wohnt ein Mann. Und als wir damals noch Kinder waren, da klopften wir an seine Türe an. Monsieur Dupont, ta-da-ta-ta. Monsieur Dupont, ta-da-ta-ta. Es ist so schön, die Welt zu sehen mit ihrer Eisenbahn. Monsieur Dupont, ta-da-ta-ta. Und ihr Waggon, ta-da-ta-ta. Der ist der schönste Eisenbahnwaggon der Welt. Er nimmt die Mütze, er stellt die Weichen. Wir fahren los, Paris Ade. Durch grüne Wälder, durch weite Felder. Und in der Schweiz, da liegt der weiße Schnee. Monsieur Dupont, ta-da-ta-ta. Monsieur Dupont, ta-da-ta-ta. Es ist so schön, die Welt zu sehen mit ihrer Eisen. Monsieur Dupont, ta-da-ta-ta. Und ihr Waggon, ta-da-ta-ta. Der ist der schönste Eisenbahnwaggon der Welt. Bitte einsteigen, Türen schließen und Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wir kamen gestern zu diesem Wagen, doch sah der Wagen einsam aus. Wo wir als Kinder so fröhlich waren, da wachsen aus den Fenstern Rosen raus. Monsieur, Monsieur, Monsieur Dupont, ta-da-ta-ta. Monsieur Dupont, ta-da-ta-ta. Es war so schön, die Welt zu sehen mit ihrer Eisenbahn. Monsieur Dupont, ta-da-ta-ta. Und ihr Waggon, ta-da-ta-ta. Der war der schönste Eisenbahnwaggon der Welt. Monsieur Dupont.